How's everybody doing? So, tonight I'd like to talk to us about loving people. Heute Abend werden wir darüber sprechen, wie man Menschen liebt. And about selfishness. Und auch über Eigennützigkeit, Eigensucht. Two things that can hinder us from loving people. Zwei Dinge, die uns daran hindern können, Menschen zu lieben. Selfishness and impatience. Einfach dieser Eigenwille und diese Ungeduld. And Pastor Rob has been talking about loving people and judging the last 2 weeks. Und in den letzten beiden Wochen hat der Pastor Rob darüber gesprochen, darüber, dass man richtet und aber auch, dass man Menschen lieben soll. And tonight I'd like to talk about 4 wrong ideas that people have of loving or of love. Und heute Abend möchte ich darüber sprechen. Es gibt 4 verschiedene falsche Vorstellungen, die wir haben als Menschen über die Liebe. And then of course talk about the right ideas. Und dann werden natürlich auch über die richtigen Vorstellungen darüber sprechen. You know, we have this group called Next Generation here in the church. Wir haben diese Gruppe, diese Next Generation hier in der Gemeinde. And we spent like the better part of 6 months coming up with some values. Und wir haben da so rund 6 Monate damit zugebracht, einfach uns Werte zu setzen. And that's why this teaching from Pastor Rob has been hitting me so hard. Und deshalb hat diese Lehre von Pastor Rob mich einfach so wirklich getroffen. Because our first value is the well-being of people. It's love. Weil der erste Wert, auf den er gekommen ist, ist ja das Wohlergehen von den Menschen. This idea that people don't care how much you know until they know how much you care. Diese Idee oder diese Vorstellung, dass Leute überhaupt nicht kümmert, was du da machst, solange sie nicht wissen praktisch, wie sehr du dich um sie einfach kümmerst. And recently I got some feedback from someone who used to attend NG. Und kürzlich habe ich so Rückmeldung bekommen von einer Person, die eigentlich immer bei Next Generation dabei war und plötzlich nicht mehr kam. And the feedback hit me pretty hard. Und das hat mich sehr stark getroffen. And it was, you know, you say your number one value is the well-being of people, but I left Next Generation and you never followed up on me. Die Person sagte, ja, schau, eure Werte sind das Wohlergehen der Leute, aber ich musste gehen und dann seid ihr gar nicht hinter mir hergegangen. And I was like so upset at first, you know. Und das hat mich also wirklich in Aufregung gebracht. Why should I call every single person who ever came? Warum sollte ich jetzt jeder Person hinterher telefonieren, die jemals irgendwie da war? I'm doing like burning myself out trying to do stuff in Liberia and in Vienna and you're giving me this feedback? Ich brenne und manchmal brenne ich aus praktisch. Ich mache all diese Dinge für Liberia und hier in Wien und all diese Dinge und plötzlich gibst du mir diese Rückmeldung? And you know, I called that person and I had a discussion with them. So habe ich die Person angerufen und so habe ich dann ein Gespräch mit der Person gehabt. And then we you know, we stopped talking for a little bit. Und irgendwann haben wir dann aufgehört miteinander zu sprechen. And then I started thinking about it, you know. Und dann habe ich aber angefangen drüber nachzudenken. And I was like, man, I am so selfish. Und ich habe gedacht, wow, ich bin so selbstsüchtig. You know, I'm neglecting the people. Ich habe einfach die Leute vernachlässigt. And it started me thinking about what other things I do in life that are selfish. Und so habe ich begonnen, praktisch drüber nachzudenken, was da vielleicht noch andere Dinge sind in meinem Leben, die so selbstsüchtig sind. And since then, one selfish thing has been highlighted to me every day that I do. Und seit dem Zeitpunkt wird dir jeden Tag praktisch eine Sache so Scheinwerfer drauf. The other day there was this student driver driving in, you know, the student driver car. Und eines Tages, da war jemand mit der Fahrschule da praktisch und da war dieser Fahrschüler im Auto und like, fuhr vor mir her. I need to get to work. This guy is so slow and I couldn't get around him. Und ich habe gedacht, Mann, ich muss zur Arbeit und ich weiß, wie ich dran vorbeikommen soll. And then I cut him off. Ich bin einfach vorbeigefahren, habe ihn wirklich scharf geschnitten. And the car stalled. Und sein Auto ist praktisch abgestorben. And as soon as I passed him, I thought, oh, I did it again. That was so selfish. Oh Mann, schon wieder. Ich bin so selbstsüchtig. He probably just failed his test. Vielleicht hat er gerade seine Fahrschulprüfung verpasst. You know, the other night we had people over for dinner and I said, hey, do you like spicy stuff? Und an einem Abend hatten wir Leute bei uns eingeladen beim Abendessen und sagten, magst du Sachen so mit Gewürzen? I poured it on my plate and then I gave it to him and I thought, ich habe es mir so draufgegeben und dann nachher gab es rüber. Why didn't I give it to him first? That's so selfish. Und warum habe ich der Person nicht zuerst die Gewürze gegeben? Ist so eigensinnig. The other morning I had a doctor's appointment and there were like 50 people in the waiting room and I said, oh, I know Dr. Osman, so I'll just call him and he'll let me in. An einem Tag hatte ich da einen Termin beim Dr. Osman und habe gedacht, ich kenne ihn eh. Warum 50 Leute sind da? Ich rufe ihn einfach an. And of course I went in. I was like, see you guys, you know. Ich bin einfach reingegangen, dann 50 Leute vorbei und habe gedacht, hey, hallo Ossi. And then afterwards I thought, selfish again, selfish, selfish, selfish. This is unbelievable. Diese Selbstsucht, das ist so selbstsüchtig. And The reason I'm selfish is because I'm impatient. Der Grund, warum ich so eigensinnig, so selbstsüchtig bin, ist, weil ich ungeduldig bin. You know, I work where a place where patience is like you can't afford patience. Ich arbeite da beim Arbeitsplatz praktisch, da kann man sich einfach Geduld überhaupt nicht leisten. Everything I do needs to be done fast, and you need to be moving, you need to get it done. Alles, was ich da tue, muss einfach schnell gehen. Du musst dich da in Bewegung setzen. Es muss getan werden. And if you know me, I'm someone who always said patience is inefficient. Und wenn du mich kennst, ich bin jemand, der immer gesagt hat, Geduld ist wirklich ineffektiv. Which I'm really embarrassed that I ever said now. Und das beschämt mich eigentlich, dass ich das überhaupt gesagt habe. But the reason is because I don't have time to wait. I don't have time to be patient. Und der Grund ist einfach, ich habe einfach gar keine Zeit, irgendwie geduldig zu sein, auf irgendjemand zu warten. And you know the saying, carpe diem? Kennt ihr diesen Ausspruch, carpe diem, lateinisch, pflücke den Tag? Seize the day. Ja, ergreift den Tag. It's Latin, seize the day. Lateinisch, ergreift den Tag. And I used to love that saying, and I used to try and get as much done in a day as I could. Diesen Ausspruch habe ich immer geliebt und habe gesagt, so, okay, jetzt werde ich das umsetzen, ich werde so viel aus diesem Tag machen, wie nur möglich. And it's good, and I get a sense of self-achievement when I do a lot of, und das accomplish a lot. Gut für mich, und ich habe irgendwie so das Gefühl, dass ich viel erreicht habe, wenn ich da viel zu viel gebracht habe an dem Tag. But if we start to neglect people, aber wenn wir anfangen, die Leute zu vernachlässigen and relationships, und unsere Beziehung, that's when it can get dangerous. Und dann wird es irgendwie gefährlich. You know, I think God is trying to teach me patience. Und ich glaube, dass Gott versucht, mich Geduld zu lehren. Do you ever have when someone's trying to explain something to you and it's just taking hours? Hast du schon mal erlebt, dass jemand versucht, etwas zu erklären und das braucht also Stunden? You know, you say, hey, are you passionate about missions? Und du fragst so, hast du eine Leidenschaft für Missionen? Well, let's start back in 1986 when I first got saved. Ja, also 1968, als ich errettet wurde, verstehst du? I'm like, come on, man, hurry up, just finish it. Komm, sag ja oder nein. And so I did that the other day at the hospital. I had a pre-checkup for my operation, like a pre-operation, let's say, meeting. Also ich hatte da ein Treffen praktisch, war eine Vorbereitung für die Operation, die durchgeführt werden sollte. And the doctor took a 1-hour time slot and said, I'm going to explain everything about your operation to you. Und die Ärztin hat sich da eine Stunde für Zeit genommen, um alles zu erklären, wie die Operation ablaufen würde. And I went and I said, hey doc, look, I got to go, I got a meeting in an hour, and how about I just show up on the day of the operation, you do your thing, I do my thing, and then I'm done. Also, doc, das machen wir so, pass mal auf, du brauchst nicht die Zeit zu nehmen, ich werde einfach beischauen und du machst das, was du zu tun hast, ich mach das, was ich zu tun habe und auf geht's. So I show up the day of the operation. Und da bin ich am Tag der Operation. And, you know, I'm standing there in my clothes in the room. I'm like, ich stehe da so, hab meine Kleidung an. It's just a little wrist operation. Come on, eben hier das Handgelenk machen, geht schon. The nurse walks in, she looks at me, she says, da kommt die Krankenschwester rein, sie schaut mich an und sagt, why are you still in your clothes? Warum haben Sie immer noch die Kleidung an? I said, what do you mean? These are my clothes. Moment, das ist meine Kleidung. She said, yeah, but you need these clothes here. Nein, hier, die müssen angezogen werden. I walked over, I picked up the clothes. Dann habe ich mir dann die Kleidung angeschaut. I was like, woman, you gotta be kidding me. Also, gute Frau, Sie machen Späße. This is a dress. Also, das ist ein Kleidchen. I'm American, I don't wear dresses. Also, ich bin Amerikaner, ich trage keine Kleidchen. Then she says, that's not it. Look, you got to wear these too. And she holds up some stockings. Das ist noch nicht alles. Fragst, sie werden das auch tragen. Und dann hat sie so eine Art Stützstrümpfe. I was like, not for a wrist operation. Why do I got to wear all that? Na, warte, Kleinmann, das ist doch nur mein Handgelenk hier. Warum soll ich das alles tragen? She was just like, do it now. We got 5 minutes. Kleinmann, das machen Sie jetzt sofort. Wir haben nur 5 Minuten. So I'm changing. And I also ziehe ich mich um und... Something's wrong, nurse. Da ist irgendwas verkehrt. It's got no buttons. Krankenschwester, da gibt's keine Knöpfe hinten. I can't close it in the back. Ich kann es hinten nicht zumachen, ja? She says it's like that on purpose. We need to be able to, you know, get in quick. Es ist absichtlich, wir müssen da schnell einfach rankommen. I was like, for what? It's my wrist. Na, Clement, es geht doch um mein Handgelenk. I mean, they had to take a piece of bone from my knee, but still. Sie mussten ein Stück von meinem Knie wegnehmen, um das einzusetzen, aber immer noch. So then she says, all right, you got to go down 2 floors. You got to take off your boxers. Also die Boxershot muss auch hier weg. I'm like, no. No. People will see my butt while I'm walking through the hospital. Leute werden meinen Hinterteil sehen, wenn ich da runtergehe. And she's like, now. So I take it off. Also ich zieh's aus. I'm walking through the hospital so like this. Durchs Spital. Through AKH. Durchs AKH, einmal durch. I get there and she's like, okay, now get on that table and take off your dress. So auf geht's auf den Tisch und runter mit der Kleidung. I looked around. There must have been 15 people in the operation. Und da waren vielleicht 15 Leute im Operationssaal. I was like, this has got to be a dream. I'm dreaming. Das ist ein Albtraum hier. Na, das kann nicht wahr sein. And she said, no, take it off. We're going to cover you with a blanket. And I said, I can't. Komm, zieh's aus. Du wirst abgedeckt mit einem Laken. That's the line. This is like cheating on my wife. Stop. Das ist einfach, wenn ich meine Frau betrüge. I will be naked. There's like at least 5 girls in this room. Nackt. Da sind die Frauen dort im Operationssaal. And she says, we don't have time for this. Wir haben keine Zeit dafür. She injects me with some stuff. Da gibt's die Spritze. I start to feel drowsy. Und fangen wir an, mir wird ein bisschen schwindelig, wird müde. I look up at the anesthesiologist and I say, how long is this operation going to be? Da schaue ich die Anästhesistin an und sage, wie lange wird die Operation? 7 hours, good night. 7 Stunden, gute Nacht. 7 hours gute for Nacht. What? It's a wrist operation. 7 Stunden für eine Handgelenksoperation? I wake up in the wake-up room. Ich wache da auf in dem Aufwachraum. I can't believe I'm going to tell you this, but I'm going to tell you. I feel a burning pain in my wrist. Und da ist dieser brennende Schmerz in meinem Handgelenk. I feel a burning pain in my knee. Ein brennender Schmerz in meinem Knie. And I got some other stuff attached to me, you know, in a different place. Und da gibt's noch andere Sachen, die da irgendwie montiert sind. And I'm like, what is that? Was ist das? Take that off me right now. Weg damit. And she's like, no. You'll pee the bed. You need that on for 24 hours. Und sie werden sonst das Bett machen. Sie brauchen das für 24 Stunden. God, why have you done this to me? God, warum hast du das mir angetan? So take it out right now, I'll take it out myself. Also weg damit oder ich werde es weg selbst demontieren. And patience, you know, I'm learning patience. Und da bin ich und ich lerne Geduld. And I really, really am. Und ich lerne wirklich Geduld. And you know, everyone is selfish and everyone is impatient at some times. Also jeder ist irgendwie so selbstsüchtig und ungeduldig. But let's look at it tonight in relation to loving people and how it can stop us from loving people. Mal schauen uns das mal genau an und wie das in Beziehung steht. Damit, dass wir Menschen doch lieben wollen und wie es uns daran hindern kann, Menschen zu lieben. You know, if we're selfish, it can lead to addiction. Wenn wir selbstsüchtig sind, es kann uns hinführen zur Sucht. Why? Because, you know, addicts, they care about themselves and their next fix or their next drink more than they do about their family members. Wie ist es bei den Süchtigen? Sie denken nur an ihren nächsten Schuss und sie wollen das irgendwie in Ordnung bringen. Und sie kümmern sich dabei gar nicht um ihre Familienmitglieder. It can lead to jealousy. You know, the guy at your job, he got the job you wanted and you're jealous of him because you're self-focused, you're not happy for him. Oder diese Selbstsucht kann auch zu Eifersucht führen. Zum Beispiel, jemand anders bekommt den Job, den du haben möchtest und du bist eifersüchtig drauf. Let's look at Philippians 2. Schauen wir uns Philipper 2 an. Do nothing from rivalry or conceit. Weder Eigennutz noch Streben nach Ehre sollen euer Handeln bestimmen. But in humility, count others more significant than yourselves. Im Gegenteil, seid bescheiden und achtet den anderen mehr als euch selbst. Let each of you look not only to his own interest, but also to the interest of others. Denkt nicht an euren eigenen Vorteil, sondern habt das Wohl der anderen im Auge. Count others more significant than yourselves. Achtet den anderen wichtiger als sich selbst. You know, selfishness can lead to unhappiness. Selbstsucht kann zu Unglücklichkeit führen. You know, self is never satisfied, so you become unhappy very quickly. Weil mein Ego ist nie zufrieden und so wirst du sehr schnell unzufrieden. Or maybe you say, well, I'm not really selfish because I'm so generous. Also vielleicht sagst du dann, also eigennützig bin ich nicht, ich bin großzügig. I pay for the dinner every time I go out to eat with another couple. Also wenn ich da mit einem anderen Paar irgendwie ausgehe, dann zahlt doch fürs Abendessen für die. I give money to CIG. Ich gebe da Geld auch in die CIG. I have 3 Compassion Kids. Ich habe da 3 Patenkinder bei Compassion. I'm not selfish. Ich bin auch nicht eigensinnig oder eigennützig. But you can be generous for selfish interests. Aber deine Großzügigkeit könnte eigentlich Selbstsucht sein. We have to question our motive. Is it because people look at us and say, wow, that guy's so generous? Or is it because we really have Christ's love in us and we want to bless people? Und was ist unser Motiv? Geht es darum, dass andere Leute auf uns schauen und sagen, wow, der ist großzügig? Oder haben wir wirklich einfach die Liebe für andere Menschen im Herzen? Selfishness is judging. It's the same. It equals judging. Selbstsüchtigkeit ist einfach nur richten. Es ist leicht im Richten. Because you think you're more important than everyone else. Weil du denkst, du bist wichtiger als alle anderen. You start to put people in categories. Und so kategorisierst du die ganzen Menschen in verschiedene Kategorien ein. I've done it myself, you know. I walk into work and I think, oh, there's that's just the cleaning lady. So, du kommst zur Arbeit, sagst, ich habe selbst so gemacht. Und das ist nur die Reinigungsfrau. But she's not just a cleaning lady. Sie ist aber nicht nur die Frau, die sauber macht. She's an awesome person. Sie ist einfach eine ganz erstaunliche Frau. And you know, she's just as important as the people working in that office. Die ist genauso wichtig wie die Leute, die in dem Büro dort arbeiten. Right? Nicht wahr? That's what God thinks, right? Das ist das, was Gott denkt. You know, in Deuteronomy 10 it says that God loves us all the same. In 5. Mose, da heißt es einfach, dass Gott uns alle gleichermaßen liebt. The Lord God is not partial. Er schaut die Person nicht an. You know, Pastor Rob said something 2 weeks ago that just hit me right in the head. Pastor Rob hat vor 2 Wochen etwas gesagt, das hat mich also voll getroffen. He said, we cannot love people only to evangelize. Er sagte, wir können nicht einfach Menschen nur dann lieben, wenn wir sie mit dem Evangelium erreichen wollen. Guilty. Schuldig. Guilty, done it. Schuldig, ich habe es so oft so gemacht. We all must have done it at one point. Ich glaube, wir haben das immer irgendwann schon so gemacht. But he said we have to love people to really love people. Wir müssen einfach Menschen lieben, um der Liebe wegen. And if we love people just to evangelize them, then the focus is on us. Wenn wir Menschen nur lieben, um sie zu evangelisieren, dann ist doch eigentlich der Blickpunkt nur auf uns. I evangelized that person. Ich habe sie evangelisiert. Ich habe sie zum Herrn gebracht. But if our source it's Christ. Aber wenn unsere Quelle der Christus ist. He is love. Er ist Liebe. John 1 John 14 he first loved us. 1. Johannes 4 Vers 10. Er hat uns zuerst geliebt. So if we have that source then we can freely give of that source. Wenn wir ihn als Quelle haben, dann können wir aus dieser Quelle einfach anderen ganz freizügig geben. And God really intended us to live a life, a full life loving other people. Und Gott hat wirklich für uns beabsichtigt, dass wir einfach ein Leben leben aus einer Fülle an Liebe für andere Menschen. And a lot of people say, well, I need me time, you know, it's I just need some me time. Aber vielleicht mag jemand sagen, nein, ich brauche jetzt ein bisschen so die Zeit für mich, meine Ego-Zeit. I had a tough week, you know, I had a lot of exams, I need some me time, I gotta unwind. Ich brauche jetzt Zeit für mich, ich habe eine schwierige Woche gehabt, ich habe Examen gehabt, Prüfungen und alles, jetzt brauche ich Zeit für mich. Very true. Ja, das ist wahr. Rest is biblical principle. Sabbath is biblical principle. Und Sabbat ist ein biblisches Prinzip. But not 7 days a week. Aber nicht 7 Tage die Woche. Our life should be full, it should be full of loving other people. Unser Leben sollte voll sein davon, dass wir andere Menschen lieben. You know, our cup is filled so that we can empty it. Und unser Kelch wird gefüllt, auf dass wir ihn für andere ausgießen können. It should be sacrificial the way we love. It should cost us time or energy. Und es sollte aufopfernd sein, auch wenn es uns vielleicht Zeit oder Energie kostet. And it's really hard because we're human. Und es ist wirklich schwierig oder schwer, weil wir sind Menschen. Every conscious decision we make. Jede bewusste Entscheidung, die wir treffen, it's a self-made decision. Ist eine Entscheidung, die wir getroffen haben. So technically everything we do is self-decided or selfish. Alles, was wir tun, ist einfach selbst beschlossen und in dem Sinne irgendwo auch eigennützig. And you know, we wake up, we brush our teeth, we comb our hair, we have to feed ourselves. We're so used to going from need to need. We're creatures of habit. Die Dinge, die wir da machen, es geht einfach eine Not nach der anderen eben zu erfüllen. Wir stehen morgens auf, wir kämmen uns, wir putzen uns die Zähne, wir waschen uns etc. Es geht darum, einfach Bedürfnisse und Nöte zu erfüllen. It's very, very difficult to shift our focus to others and let them come into our radar. Und es ist sehr schwierig, dann einfach den Blick von uns weg zu nehmen und auf die anderen zu schauen, in dem Moment, wo sie in unserem Radar kommen. Let's check what some other churches are doing in order to help shift their focus to others and off of themselves. Lass uns mal schauen, was andere Gemeinden tun, um praktisch ihren Fokus wegzubekommen von sich selbst und auf andere zu richten. I'm just saying, it could be a new ministry. Es könnte ein ganz neuer Dienst werden. Any volunteers? Gibt es Freiwillige? But really, like one thing that he said. Eine Sache, die sagte, ist. Besides, put down your pot and give it to God, which I really liked. Also, leg dein iPod beiseite und gib ihn Gott. Is that we're losing the ability to communicate face to face? ein iPhone, aber wir verlieren einfach die Fähigkeit, von Angesicht, verantwortlich zu diskutieren and oder this, zu kommunizieren. This whole like communicate by email and SMS and Facebook and everything, this is somehow we're losing the face-to-face. Die Telekommunikation, E-Mail, SMS, Facebook und so weiter, wir verlieren einfach da diese persönliche Kommunikation einfach Angesicht zu Angesicht, Auge zu Auge. And it's reducing the chance we have to invest in people. Und das verringert einfach die Möglichkeiten, dass wir wirklich in andere Leute investieren. And to love people. Leute zu lieben. Let's look at four things now, which are misconceptions of love or wrong ideas of love. Schauen wir uns vier Punkte an, die einfach falsche Vorstellungen, falsche Interpretationen im Hinblick auf die Liebe sind. First wrong idea, love is a feeling. Erste falsche Vorstellung, Liebe ist nur ein Gefühl. Did you ever hear that? We just fell out of love. Wir sind einfach aus der Liebe rausgefallen. Die fehlt uns. That's not love. The right idea is love is a firm decision. Also wir haben die Liebe füreinander verloren. Nein, das ist eine falsche Vorstellung. Liebe ist einfach eine Entscheidung, die wir festmachen. You know, feelings go up and down. I mean, are you going to love the guy on the street if the sun is shining and if it's raining, you're just going to pass him by? So Gefühle gehen so auf und ab. Praktisch wirst du den Mann da auf der Straße genauso lieben, wenn es regnet, wie wenn der Sonnenschein ist? You have to commit to loving people. Du musst dich einfach da verbindlich zeigen, dich ganz hingeben, um Menschen zu lieben. This is the 15-minute revolution idea. Das ist die Vorstellung und die Idee von der 15-Minuten-Revolution. Committing 15 minutes a day to focus on loving people with God's love. Dass wir uns einfach 15 Minuten ganz Gott hingeben und uns darauf konzentrieren, einfach Menschen mit der Liebe Gottes zu begegnen. Or how about the wrong idea of love? Love must be equal. Oder diese falsche Vorstellung, dass Liebe einfach immer ausgeglichen werden muss. I'm only going to invite people over that I know will invite me back. Also ausgeglichen in der Weise, dass man sagt, ciao, wenn ich die einlade, dann nur dann, wenn sie mich auch einladen. That's the wrong idea. It says in Luke 14, 12, that love should be sacrificial. Lukas 14, Vers 12, da heißt es, dass einfach Liebe aufopfert sein muss. And Jesus said, when you put on a party, Jesus sagt, wenn er da irgendwie ein Fest macht, don't just invite your friends, your brothers, your relatives and your neighbors. Ladet nicht nur die Freunde, die Verwandten, die Nachbarn ein. Because they're going to invite you back. Die werden euch ja wieder einladen. But invite the blind, the lame, the crippled. Vielmehr die Blinden, die Lahmen, die Verkrüppelten ein. Because then, at the resurrection, God will reward you for inviting those who could not repay you. Denn in der Auferstehung wird Gott dir dafür Lohn geben, dass du die eingeladen hast, die es dir nicht zurückzahlen konnten. You have to do it because you want to bless them, not because you're going to get something in return. Du musst einfach tun, weil du sie segnen möchtest. Und nicht, um etwas zurückzubekommen. The third wrong idea of love. Love should be convenient. Die dritte falsche Vorstellung über die Liebe. Liebe sollte angenehm und bequem sein. You know about divine appointment, right? Ihr kennt das, also das göttliche Zusammentreffen. I totally believe in divine appointments. Ich glaube an göttliche Verabredungen und göttliches Zusammentreffen. But I don't believe that we're gonna 24 hours a day have divine appointments. Aber ich glaube nicht, dass wir praktisch göttliche Bestimmung der 24 Stunden die ganze Woche erleben. You know, a lot of times we think, yeah, my whole day is just going to be divine appointment after divine appointment and everyone I meet is going to be set up from the Holy Spirit. Wir denken so, ja, mein ganzer Tag, der wird davon bestimmt sein, dass ich eine göttliche Verabredung nach der anderen habe und so wird es den ganzen Tag laufen. And it should be so convenient that if God will bring the right person to me and he will become a believer in 2 minutes after I talk to him. Ja, das wird ganz einfach sein. Gott wird die richtige Person bringen, die wird vorbereitet sein, ich werde 2 Minuten sprechen und dann ist es getan. Might be your experience, but it's not mine. Vielleicht hast du solche Erfahrungen gemacht. Ich habe sie nicht so gemacht. In my experience, I find that love is challenging. It endures much. In meiner Erfahrung ist so, dass Liebe wirklich eine Herausforderung ist und dass sie wirklich ausdauernd sein muss. I have a lot of divine appointments, but most of the people I meet are just normal people wanting to have a normal conversation. Ja, ich habe viele göttliche Verabredungen, die er da zusammengebracht hat. Aber viele dieser Gespräche sind einfach ganz normale Leute, die ich da treffe. And I have to really invest in them and it takes time and hard work and sometimes I have to spend money on them and really buy them books and aber oftmals muss ich da wirklich Zeit investieren und mit ihnen wirklich reden oder vielleicht auch einfach da Geld investieren, um ihnen Bücher zu kaufen, damit sie einfach daraus lernen können. It's not always a divine appointment. Es ist nicht immer so diese göttliche Verabredung und bumm, da passiert es. Fourth idea, love should always work out in our favor. Und die vierte falsche Vorstellung, dass die Liebe einfach immer zu unseren Gunsten da ausgeht. It's not always going to work out in our favor. das wird nicht immer so zu unseren Gunsten sich entwickeln. Remember when Pastor Rob was talking about these guys that sell papers outside of Merkur and Billa? Zum Beispiel, da Pastor Rob hat gesprochen über die Leute, die da vor dem Billa stehen und Zeitung verkaufen. And they have no money, so he would always buy them a sandwich. Sie haben kein Geld, also würde er praktisch losgehen und ihnen vielleicht ein Sandwich kaufen. Next day I was in Merkur and I thought, hey, there's one of those guys. Am nächsten Tag war ich in Merkur und dachte, schau mal, da ist jetzt einer. Das ist eine Gelegenheit. If I go by the sandwich, I'll grab him a sandwich. Naja, wenn ich so vorbeikomme und da an den Sandwich, dann werde ich ihnen ein Sandwich kaufen. And then I thought, that's not love. Ich sagte, na klar, Moment, ist das If Liebe? If I pass by the sandwich aisle, wenn ich da vielleicht beim Sandwich vorbeikomme, dann werde ich was kaufen. Love is demanding. You need to go to the sandwich aisle on purpose. Liebe hat das Recht zu verlangen und du musst einfach bezwecken, dass du da, wo die Sandwiches sind, wirklich absichtlich vorbeigehst. Or better yet, ask the guy what kind of sandwich he likes. Oder vielleicht noch besser, einfach den Mann oder die Frau einfach fragen, ja, was brauchst du da? Was möchtest du haben für ein Sandwich? A lot of them don't eat pig, for example. Die Leute essen kein Schwein. So, our love has to be, really, it has to be sourced from Christ. Unsere Liebe muss einfach ihre Quelle in Christus haben. All right, I want you to all close your eyes. You ready? I want you to imagine something. Ich möchte, dass ihr eben einfach mal die Augen schließt. Just close your eyes and imagine this. Stell dir das mal vor. Imagine the conversation between Christ and the Father. Stell dir vor, das Gespräch zwischen Christus und dem Vater. The conversation where the Father said, you need to go now. You need to humble yourself, become a human, go down to earth. Das letzte Gespräch zwischen Vater und Sohn. Der Vater sagt zum Sohn, Sohn, du musst dich jetzt demütigen. Du wirst auf die Erde gehen. You're going to be spit upon. You're going to be whipped. Werden dich anspucken. Werden dich geißeln. You're going to be nailed to a cross. Du wirst ans Kreuz genagelt werden. You're going to be stabbed with a spear through the side, a crown of thorns on your head. Du wirst durchbohrt werden mit einem Speer durch deine Seite. Dornenkronen werden dir aufgesetzt werden. I'm going to have to totally forsake you as you bear the sins of the world. Und ich muss dich völlig verlassen, während du die Sünde der Welt auf dir trägst. And then do you think that he had any hesitation in his heart? Glaubt ihr, dass in dem Herzen von Jesus auch nur das geringste Zögern war? He did it without hesitation. You can open your eyes. Er tat es ohne jegliches Zögern. And that should be the source of our love, because he loved us first. Und das sollte die Quelle unserer Liebe sein, denn er hat uns so zuerst geliebt. And how often do we forget that that is actually a reality in our Christian life? It's just, yeah, we know that happened. Und wie oft vergessen wir, dass das eigentlich die bestimmte Realität ist für unser christliches Leben? Wir sagen so, ja, wir wissen, das ist passiert schon, ja. You know, he came down. He calls us to love. He came down to be in your heart. Er ist herabgekommen. Er beruft uns zur Liebe. Er ist gekommen, in unserem Herzen zu leben. This isn't just a Sunday topic. This is an everyday topic. We cannot let it go in the background of our walk. Das ist nicht so ein Sonntagsthema. Das ist ein Thema aber für jeden Tag. Und wir können das nicht zulassen, dass es einfach so im Hintergrund unseres Lebenswandels steht. What are you going to do with that? Was werdet ihr damit jetzt tun? Are you going to put it to work, or are you just going to let it fall in the background? Werdet ihr es einfach jetzt umsetzen, dass es funktioniert, oder werdet ihr es irgendwie so eben beiseite tun? I hope it penetrates. Ich hoffe, dass es euch wirklich da durchdringt, dass es eindringt in euer Herz. It is after all the reason we're alive. Und genau genommen ist das eigentlich der Grund, warum wir hier sind. Right? It tells us in Matthew, what is the great commandment? Und was ist das große Befehl in Matthäus Evangelium? Love the Lord God with all your heart, with all your soul, with all your mind. Liebe den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit ganzem Verstand, mit ganzer Kraft. And the second is love your neighbor as yourself. Das zweite ist, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. You know what? He called us to love. Er hat uns dazu berufen zu lieben. But can we hear his voice? Aber können wir deine Stimme hören? That's an important part of it. You know, it reminds me of this application I have on my phone. Das ist ein ganz wichtiger Teil jetzt. Das erinnert mich dann an so eine Application, die ich in meinem Telefon habe. It's called the Fake Call App. Das nennt sich der vorgetäuschte Telefonanruf. Which, when I found it, I had so much fun. Als ich das gefunden habe, habe ich so viel Spaß gehabt. Basically, you can program somebody's picture, their number, all their call details, and you can make it look like they're calling you. Also im Prinzip geht das so, du kannst also all die Details einer anrufenden Person praktisch auf dein Telefon da bringen. I mean, und das klingt dann so, als wenn die Person dich anrufen, da aufscheint. I can make it look like the President of the United States calls me right now. Also ich könnte das jetzt so ausschauen lassen, als würde der Präsident der Vereinigten Staaten mich gerade anrufen. You just press a button and then it rings in 2 minutes. And, eben einen Knopf drücken und dann 2 Minuten später klingelt es. So we were der Präsident ist dran. We were at work and all my buddies were sitting there at lunch. Ich bin bei der Arbeit und all meine Kollegen sitzen da zusammen beim Mittagstisch. And I had pre-programmed like the biggest boss of Nokia into my phone. Und ich habe praktisch den Top-Chef von Nokia praktisch einprogrammiert in mein Telefon. There's actual details and picture and everything, like really professional. Also wirklich genau sein Bild und die notwendigen Details dazu. And then, you know, my phone rang. Mein Telefon klingelt. Hello, Mr. Williams. Oh, ich gehe dran. Oh, Mr. Williams. Yes, yes. Yes, I'm fine. How are you? Ja, ja, es geht mir gut. Wie geht's Ihnen? You want to talk to Johnny? Du möchtest den Johnny haben? Actually, he's right here with me now. Oh, der ist direkt vor mir. One second, please. Kleinen Moment, eine Sekunde. Johnny, it's for you. Johnny, you für dich. You want to talk to him? Möchtest du mit ihm reden? No. Tell him I'm not here. Tell him I'm not here. Sag ihm, also ich bin nicht da. You want me to tell him you're not here? I just told him you're here. Ich habe ihm gerade gesagt, du bist da. Okay, fine. Give me the phone. Give me the phone. Okay, ich gehe ran. Mr. Williams? Mr. Williams? We were dying, you know. You just, like, you idiot. Got you. Bist du blöd. And, you know, just, it reminded me of, like, what we do sometimes when God is calling us. Oh, das hat mich erinnert, was wir manchmal machen, wenn Gott uns ruft. Are we hiding like Jonah when the big boss calls? Verstecken wir uns wie Jonah, wenn der Chef ruft? You know, it's selfishness versus selflessness. It's the opposite. It's the opposite. Und da gibt's Selbstsucht und Selbstlosigkeit. Das sind die beiden Gegensätze. And my definition of selflessness und meine Definition von Selbstlosigkeit ist is immediate response to God's voice. Eine sofortige Reaktion auf Gottes Stimme. Because if you're immediately responding to God's voice, then you're not living for yourself. Wenn du sofort auf Gottes Stimme reagierst, dann lebst du ja nicht für dich selbst. And all God wants us to do is spend some time with him and love people, right? Und alles, was Gott möchte von uns, ist, dass wir einfach Zeit mit ihm verbringen und dann daraus andere Menschen lieben. It's so hard to change. Und es ist so schwierig, da sich zu ändern. So hard to do. We don't have time. Wir haben gar keine Zeit dazu. Have you ever seen like a young guy fall in love? Habt ihr schon mal gesehen, einfach wenn ein junger Mann sich verliebt? This guy can have like long hair, baggy pants, smoking cigarettes, swearing all the time. Er kann so lange Haare haben, so die die ausgebeulten Hosen, praktisch raucht und like too cool for school, right? Und einfach zu lässig für die Schule. Until he falls in love with the girl from the church. Bis er sich da verliebt in das Mädel von der Gemeinde. Next week he's got slick back hair, he's wearing a tie. Gegelte Haare. He's got his Bible. Hat seine Bibel dabei. He's reading in public, praising. Er liest die Bibel öffentlich, er preist Gott. What happened? Was ist passiert? The motivation from a girl can be like die Motivation packst durch das Mädel. Like almost stronger than the motivation from God. Kann fast stärker sein als die Motivation von Gott. And I just wish we could just somehow realize that it's the King of Kings who's commanding us to do this. Und ich hoffe, dass wir das irgendwie begreifen, dass der König der Könige ist, der uns diesen Befehl gibt, das zu tun. And we really need to evaluate ourselves and we need to do some soul searching. Und wir müssen wirklich da einfach in uns gehen und unsere Seele erforschen. Because if you're a Christian tonight and you're serving in the church, you can do damage if you're selfish. Wenn du Christ heute Abend bist und du dienst in der Gemeinde und du bist da eigennützig, du kannst der Gemeinde wehtun. You know, selfish people use people. Selbstsüchtige oder eigennützige Leute, sie verwenden einfach die anderen Leute für sich selbst. And selfless people add value to others. Selbstlose Leute geben mit anderen Leuten besonderen Wert. And you know, if you're serving for selfish reasons, just so that everyone says, hey, look at him, he's amazing. Wenn du da dienst aus eigennützigen Gründen oder Motivationen, so von wegen, schau mal, er da. People will see right through you. Die Leute werden sofort sehen. They really will. You can't hide it. Sie werden sofort sehen. Du kannst es nicht verbergen. And it's really sneaky, you know, this selfishness, because if you let down your guard for a second, it gets you again. Und das ist so listig da, diese Selbstsucht praktisch, die kann ich so schnell wieder ertappen und bekommen. We're never gonna get rid of it, 'cause we're human. Wir werden es nie ganz loswerden, denn wir sind Menschen. And it's like a sickness, you know? Wie eine Krankheit. And in John 5, it talks about the lame man who couldn't walk. spricht es da über diesen Lahmen, der nicht gehen konnte. And he camped next to the pool where everyone would go to get healed. Und er lag da dort neben diesem Teich von Bethesda, glaube ich, wo die Leute immer geheilt wurden, aber er konnte da nicht in diesen Teich hinein. But he camped next to it in hope that someone would maybe take him in and he would aber be healed. Er hat ein Lager dort aufgeschlagen in der Hoffnung, dass jemand ihn nehmen würde und ihn dort reinwerfen würde. And that's what we need to do, you know. We're never going to be able to be perfectly selfless. Das, was wir tun müssen. Wir werden nie wirklich vollkommen selbstlos sein. But we need to camp as close to healing as we can. Aber wir müssen so nah wie möglich da uns an der Heilung lagern. And does God understand us? Versteht uns Gott? Of course he does. He was a man. Natürlich, er selbst ist Mensch geworden. Only a God-man can fully understand our selfishness and yet completely demand our trust. Und nur Gott, der Mensch geworden ist, kann voll unsere Schwächen verstehen und trotzdem ganz und gar unser Vertrauen einfordern. And what do I mean by demand your trust? Und was meine ich damit, unser Vertrauen einzufordern? I mean for your life. Das Vertrauen für unser Leben. So the key to selflessness is to surrender your life to him. Der Schlüssel zur Selbstlosigkeit ist einfach, dass wir unser Leben Gott einfach hinlegen. Because we can walk the walk, we can talk the talk, and we can be a part of the church and still be selfish. Aber wir können hier so mitlaufen, ja, und wir können hier so reden, wie man hier so redet, und trotzdem einfach selbstsüchtig sein. What about Judas? He walked with Jesus for 3 years. Und was ist mit Judas? Er ging 3 Jahre mit Jesus. He dipped his hand in the same bowl that Jesus dipped from. Er gab seine Hand praktisch und tauchte sie ein in die gleiche Schüssel, in die Jesus seine Hand eintauchte. You know, he was responsible for the money of the disciples. Er war verantwortlich für das Geld der Jünger. He took a little bit every once in a while. Hatte so die Kasse und dann immer so ein bisschen was für sich raus. Eventually betrayed Jesus with a kiss for 30 pieces of silver. Schließlich hat er Jesus verraten mit einem Kuss für 30 Silberlinge. And if he couldn't get rid of his selfishness walking with Jesus daily, then it's going to be tough for us. Wenn er seine Selbstsüchtigkeit praktisch nicht loswerden konnte, obwohl er 3 Jahre täglich mit Jesus zusammen war, wie schwer wird es dann für uns sein? And I really pray that we can surrender. Und ich bete, dass wir wirklich einfach voll und ganz loslassen können, unser Leben ihm hinlegen. Judas, he should have surrendered. Jesus hätte dann, Entschuldigung, Judas hätte sein Leben niederlegen müssen. He destroyed his life because of selfishness. Aber was hat er getan? Er hat sein Leben zerstört aus Selbstsucht. You know, I've been trying it the last few weeks. Ich habe das selbst bei mir einfach ausprobiert und versucht, die letzten Wochen so. I actually like set a reminder on my phone, don't be selfish today, every morning going off. Ich habe das an meinen Telefon reinprogrammiert, sei nicht selbstsüchtig, sei nicht eigensinnig, jeden Morgen. And I had a few good experiences, you know, I met this doctor from AKH. Und ich hatte einige gute Erlebnisse. Ich habe da eine Ärztin getroffen vom AKH. And I had to go to work, but I ended up talking to her for 2.5-3 hours, something like that. Eigentlich musste ich zur Arbeit, aber schließlich habe ich dann 2-3 Stunden mit ihr gesprochen. And the cool thing was that I had like this love for her. Und das Erstaunliche war, plötzlich hat sich da diese Liebe entwickelt praktisch für diese Person. She was a 60-year-old woman with really radical long hair and so eine 60 Jahre alte Frau mit so sehr langen Haaren. But somehow I cared about her. Aber irgendwie war das so in meinem Herz eine Fürsorge für sie da. And you know, we just talked and she's not a believer in Jesus, but that's okay. Und wir haben miteinander gesprochen und sie glaubt nicht an Jesus, aber das ist okay soweit. I bought her some books and we email back and forth. Ich habe ihr Bücher gekauft und wir schreiben jetzt E-Mails hin und her. And I'm praying for her. Und ich bete für sie. And you know, I think that we can love people better in the church. I mean, it's easy, but not if you meet someone on the street just for a minute, it's hard to really show them love. Ja, also wenn wir jemanden treffen auf der Straße, ist schwierig jemanden da wirklich Liebe zu zeigen. But if you bring them to the church, we can really have discipleship here and we can love them together as a family. Aber wenn wir jemanden in die Gemeinde bringen, können wir wirklich Jüngerschaft üben und wir können als eine Familie sie gemeinsam lieben. But it's hard to really reach everyone in Vienna, right? We want to have revival. Aber es ist schwierig einfach alle Leute hier in Wien zu erreichen. Wir wollen aber doch diese Erweckung haben. Was tun wir? And we don't want to go find someone on the street and evangelize them and tell them all we believe in 2 minutes and then they get scared and run away. Aber wir wollen es nicht so machen, dass wir rausgehen auf die Straße, praktisch in 2 Minuten ihnen alles erzählen, was wir über Jesus wissen, sie evangelisieren und plötzlich rennen sie weg, weil sie es nicht verstanden haben. So we thought, how can we just plant the seed and try and bring them into our family, you know, just so we can love them. Wie können wir praktisch da einen Samen einsetzen, so we made, lieben können? We made this. It's, there's no evangelical message on this. Wir haben diese Einladung gemacht. Das ist keine jetzt evangelistische Botschaft drauf. It just says, come as you are. And sondern da steht einfach ganz einfach drauf, komm, so wie du bist. And with the information of the church. And I just think if we just throw the seed everywhere, all over Vienna. Und hinten ist die Information von der Gemeinde drauf. Und ich denke, wenn wir das einfach verteilen in ganz Wien. That God will water it. Auf dass Gott einfach diese Samen dann bewässern wird. So let's really try and in the next weeks or the rest of our life, let's try and shift our focus from ourselves and let's take it seriously. Lass es wirklich einfach ernsthaft angehen, dass wir einfach den Fokus wegnehmen von uns selbst und für unser Rest unser Leben einfach uns den anderen zuwenden. It's something we know, but etwas, was wir bereits wissen, ja. We get familiar with. Aber wir werden damit zu vertraut. And let's remember that love is a firm decision. Und erinnern wir uns daran, dass einfach Liebe eine Entscheidung ist, die wir festmachen. It's sacrificial. Liebe ist aufopfernd. It endures much. Liebe, sie hart aus und sie hält durch. And it's demanding. Und Liebe ist auch verlangend. Amen. Amen. All right, let's pray. Lass uns beten. Ah, God, you are so good. Gott, du bist so gut. And just help us to shift our focus from ourselves to you, God. Herr, hilf uns, dass wir uns einfach den Fokus wegnehmen von uns selbst und ganz auf dich richten. And what does it take to really love people? Show us that. Was braucht es dazu, Menschen wirklich richtig zu lieben? Bitte, Herr, zeig es uns. How can we really manage to effectively show your love to people? Wie können wir das machen, dass wir das wirklich erreichen, dass wir deine Liebe in ganz effektiver Weise wirksam anderen Menschen zeigen? Just fill us with your love, Father. Vater, füll uns mit deiner Liebe. Help us to bring others to know you. Hilf uns, dass wir andere Menschen dorthin bringen, dass sie dich kennenlernen. In your mighty name we pray. In deinem mächtigen Namen bitten wir das. Amen.